Diskussion. Geht es ums Filme anschauen, so ist das Kino nach wie vor die beliebteste Unterhaltungsform bei Jugendlichen. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Preis und Auswahl von Filmen. Gute Gesellschaft, schlechte Gesellschaft. Programm für den Samstagabend. Filmerlebnis und Technik. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Da habe ich meine Zweifel. Ins Kino gehen und Kinofilme schauen galt früher als besonderes Freizeitvergnügen. Aber im Gegensatz zu damals gibt es heutzutage Alternativen zum Kino. Wenn man sich einen guten Film anschauen möchte, DVD, Fernsehen oder Heimkino mit Online-Film. Wer einen Film in Ruhe zu Hause genießen möchte, der sollte auf einen Kinobesuch verzichten. Das spart Geld und Nerven. Zusammenfassend kann ich also sagen, dass ich die These oben für falsch halte. Die große Leinwand und der fantastische Sound garantieren Megakinoerlebnisse. Selbst der größte LCD-Fernseher im Wohnzimmer kann diese Kinoatmosphäre nicht vermitteln. Im Sommer sind die Klimaanlagen cool. Das ist Ihnen doch klar. Trotzdem riechen die Kinosäle im Sommer nach Schweiß und Parfüm. Ich muss das Gequassel anderer Leute mit anhören und nervende Geräusche mit lästigen Popcorn-Tüten sind ebenfalls garantiert. Meine Sitznachbarn lachen laut, wo es nichts zu lachen gibt. Das ist furchtbar. Wegen Spätankommen muss die ganze Reihe aufstehen. Und es ist sicher, dass jemands Handy während der spannendsten Szene klingeln wird. Nein, danke. Dann lieber zu Hause Filme anschauen. Ein Vorteil des Kinos ist, dass da Zuschauer praktisch am Geschehen teilnehmen. Im Fernsehzimmer ist keine vergleichbare Kinoatmosphäre zu schaffen. Aber diese Atmosphäre ist teuer. Um Gottes Willen. Eintrittskarten, Chips und Popcorn kosten eine Menge Geld. Will der Junge aus Höflichkeit seine Freundin ins Kino einladen, reicht sein monatliches Taschengeld nicht aus. Kinofilme sind viel zu teuer für Jugendliche, auch wenn sie Ermäßigung bekommen. Nachos und Popcorn machen zudem dick. Im und vor dem Kino auf den Start des Films zu warten, erhöht zusätzlich die Spannung. Vermissen Sie dieses Gefühl nicht? Diese Vorfreude hat man auch daheim. Aktuelle Kinofilme können kostenlos und legal heruntergeladen werden. Die Auswahl ist auch viel größer. Dazu kommt noch, dass im Kino die besten Plätze immer schnell vergeben sind. Von hinten sieht man aber nichts. Zu Hause muss ich mich nicht höflich benehmen und Fremden anpassen. Ich kann im Bademantel bäuchlings auf dem Teppich Filme schauen. Wenn ich auf Toilette gehe, kann ich den Film stoppen. So verpasse ich nichts. Es ist garantiert besser als im Kino.